Womit kann ich dienen? Ja, spricht er auch schon vom Dienen. Ich möchte einen Anzug haben, weil mir was im Anzug zu sein scheint. Schön. No, ob das so schön ist, das weiß ich nicht. Ja, was soll's denn nun sein? Ich habe neuerdings eine ganze Menge auf Lager. Auf Lager wird ja alles hinauslaufen. Soll es etwas Einheitliches oder was Gemustertes sein? Na, Einheitliches hat man jetzt schon genug. Aber auf keinen Fall Musterung. Vielleicht etwas mit Streifen. Ach, die Streifen kommen von alleine, wenn die Musterung vorbei ist. An den Hosen wird sich ein Streifen nicht vermeiden lassen. Fangen wir doch erstmal mit der Jacke an. Wie wäre denn eine mit Winkel und Aufschlägen? Ach, Sie meinen eine Zwangsjacke. Wie man's nimmt. Einreich oder zweireich? Das ist mir gleich. Nur nicht diesreich. Nicht diesreich. Diese. Aha. Wie wünschen Sie denn die Revers? Recht breit, nicht? Damit ein bisschen was drauf geht. Vielleicht gehen wir alle mal drauf. Der Kronprinz hat ja gesagt, immer feste drauf. Dann darf ich vielleicht einmal Maß nehmen. Doch, doch, ja, das sind wir gewöhnt. 14, 18. Ach, bitte stehen Sie doch einmal gerade. Für wen? Ach so, ja. Ja, so. Und jetzt bitte den rechten Arm hoch mit geschlossener Faust. 18, 19. Und jetzt mit ausgestreckter Hand. 33. Ja, warum nehmen Sie denn den Arm nicht herunter? Was soll denn das heißen? Aufgehobene Rechte.